Sternen und alle, die wie Sünder sind, nach Strich und Farben kürzer drin. Das Herz gefriert, das Blut gerinnt, die Schreie hört nur noch der Wind. Und er noch, ehe der Tag verrinnt, schon über neue Menschen sind. Der letzte Tag, du lebst auch.